Erstens sind die Gesetze und Regeln, die ihr immer befolgen sollt, solange ihr in dem Land lebt, das Jahwe, der Gott eurer Väter, euch zum Besitz gibt. Zweiter, ihr sollt alle Stätten vollständig zerstören, wo die Völker, die ihr vertreibt, ihre Götter verehrt haben, nämlich auf hohen Bergen, Hügeln und unter jedem grünen Baum. Dritter, ihr sollt ihre Altäre umstürzen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre heiligen Bäume verbrennen, die Götzenbilder ihrer Götter zerschlagen und ihre Namen von diesen Stätten auslöschen. Vierter, ihr dürft Jahwe, euren Gott, nicht auf dieselbe Weise verehren wie diese Völker ihre Götter. Fünfter, sondern ihr sollt nur zu dem Ort gehen, den Jahwe, euer Gott, aus allen euren Stämmen auswählen wird, damit sein Name dort wohnt. Sechster, dorthin sollt ihr eure Brandopfer, Schlachtopfer, Zehnten, Hiebeopfer, Gelübde, Freiwilligengaben und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe bringen. Siebter, dort sollt ihr vor Jahwe, eurem Gott, eure Opfermale essen und mit euren Familien fröhlich sein über alles, was ihr erworben habt, weil Jahwe, euer Gott, euch gesegnet hat. Achter, ihr sollt dann nicht so handeln, wie wir es jetzt hier tun, wo jeder macht, was er will. Neunter, denn bis jetzt seid ihr noch nicht zur Ruhe gekommen und habt das Land noch nicht in Besitz genommen, das Jahwe, euer Gott, euch geben will. Zehnter, aber wenn ihr den Jordan überquert und euch in dem Land niedergelassen habt, das Jahwe, euer Gott, euch als Besitz gibt, und wenn er euch vor allen Feinden ringsum Ruhe gegeben hat, so dass ihr sicher leben könnt, elfter, dann soll der Ort, den Jahwe, euer Gott, auswählen wird, damit sein Name dort wohnt, der einzige Ort sein, wohin ihr alles bringt, was ich euch befehle, eure Brandopfer, Schlachtopfer, Zehnten, Hebeopfer und alle eure besonderen Gelübdeopfer, die ihr Jahwe versprochen habt. Zwölfter, und ihr sollt vor Jahwe, eurem Gott, fröhlich sein, ihr, eure Söhne und Töchter, eure Sklaven und Sklavinnen, zusammen mit den Leviten, die in euren Städten leben, weil sie keinen eigenen Landbesitz bei euch haben. Dreizehnter, achte darauf, dass du deine Brandopfer nicht an jedem beliebigen Ort darbringst. Vierzehnter, sondern nur an dem Ort, den Jahwe in einem deiner Stämme auswählen wird, dort sollst du deine Brandopfer darbringen und alles tun, was ich dir befehle. 15. Du darfst jedoch in all deinen Städten Fleisch schlachten und essen, so viel du möchtest, so viel Jahwe, dein Gott, dir durch seinen Segen gibt. Sowohl der Unreine als auch der Reine darf davon essen, wie man Gazellen oder Hirschflösch isst. 16. Nur das Blut dürft ihr nicht essen, du musst es auf die Erde gießen wie Wasser. 17. Du darfst aber in deinen Städten nicht den Zehnten deines Getreides, Weines oder Öls essen, auch nicht die Erstgeburten deiner Kinder oder Schafe, noch irgendeines deiner Gelübdeopfer, die du versprochen hast, noch deine Freiwilligengaben oder Hebeopfer. 18. Sondern nur vor Jahwe, deinem Gott, an dem Ort, den Jahwe, dein Gott, auswählen wird, kannst du es essen, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, zusammen mit dem Leviten, der bei dir wohnt. Und ihr sollt über alles, was ihr erworben habt, vor Jahwe, eurem Gott, fröhlich sein. 19. Achte darauf, dass du die Leviten nicht vergisst, solange du in deinem Land lebst. 20. Wenn Jahwe, dein Gott, dein Gebiet vergrößert, wie er es dir versprochen hat, und du sagst, ich möchte Fleisch essen, weil du Lust auf Fleisch hast, dann darfst du so viel Fleisch essen, wie du möchtest. 21. Wenn der Ort, den Jahwe, dein Gott, ausgewählt hat, damit sein Name dort wohnt, zu weit von dir entfernt ist, dann schlachte, wie ich es dir befohlen habe, von deinen Rindern und Schafen, die Jahwe dir gegeben hat, und ess es davon an deinem Wohnort, so viel du möchtest. 22. Du sollst es aber auf dieselbe Weise essen, wie man Gazellen und Hirschflösch isst. Sowohl der Unreine als auch der Reine darf davon essen. 23. Sei aber fest entschlossen, kein Blut zu essen, denn das Blut ist das Leben, und du sollst das Leben nicht zusammen mit dem Fleisch essen. 24. Du darfst es nicht essen, du musst es auf die Erde gießen wie Wasser. 25. Du darfst es nicht essen, damit es dir und deinen Kindern gut geht, wenn du tust, was vor Jahwe richtig ist. 26. Aber deine heiligen Gaben und deine Gelübdeopfer sollst du zu dem Ort bringen, den Jahwe auswählen wird. 27. Und auf dem Altar Jahwes, deines Gottes, sollst du deine Brandopfer darbringen, sowohl das Fleisch als auch das Blut. Das Blut deiner Schlachtopfer muss auf den Altar Jahwes, deines Gottes, gegossen werden, aber das Fleisch darfst du essen. 28. Halte und befolge alle diese Gebote, die ich dir gebe, damit es dir und deinen Kindern immer gut geht, wenn du tust, was vor Jahwe, deinem Gott, gut und richtig ist. 29. Wenn Jahwe, dein Gott, die Völker vor dir vernichtet, die du vertreiben sollst, und wenn du sie vertrieben und dich in ihrem Land niedergelassen hast, 30. Dann achte darauf, dass du nicht in ihre Falle gerätst, nachdem sie vor dir vernichtet wurden, und ihnen nicht nacheiferst. Erkundige dich auch nicht nach ihren Göttern, indem du fragst, wie haben diese Völker ihre Götter verehrt, damit ich es auch so mache. 31. Du darfst Jahwe, deinen Gott, nicht auf diese Weise verehren, denn sie haben ihren Göttern gegenüber alles getan, was Jahwe verabscheut und hasst. Sie verbrennen sogar ihre Söhne und Töchter für ihre Götter.